über die Uberisierung. Auch in anderen Branchen ist die klassische Uberisierung längst in vollem Gange. Also das Modell, Solo-Selbstständige per App zu buchen. Nämlich überall dort, wo es um Logistik geht. Pakete, die zu den Kunden transportiert werden sollen und Essenslieferung per Fahrrad. Weil ich wissen wollte, wie es den selbstständigen Lieferfahrern wirklich geht, bin ich mitgefahren mit 2 Fahrrad-Essenskurieren. Der erste, dem ich durch Berlin folgte, ist Max Kottwitz. Ich mache eine Schicht mit, die er an diesem Sommerabend fährt und habe mir dafür ein Fahrrad von einer Freundin geliehen. Wir fahren durch Neukölln. Max, durchtrainierter Körper, Mitte 20, immer vorneweg, ich hinterher. Der brenzligste Moment kommt nach einer guten Stunde an einer vielbefahrenen Kreuzung in Neukölln, Sonnenallee. Kottwitz muss einmal quer über eine 4-spurige Kreuzung links abbiegen. Er hat es eilig. In der klobigen Kühltasche, die er wie einen Rucksack auf seinem Rücken trägt, ist asiatisches Curry, das er schnell ausliefern muss. Kottwitz entscheidet, nicht zu halten. Er streckt den linken Arm aus, schneidet den Weg eines Linienbusses, der Fahrer muss scharf bremsen. Man kann durch die Frontscheibe sehen, wie er brüllt. Das Essen, schätzt Kottwitz später, wird 1 Minute früher beim Kunden angekommen sein als eigentlich geplant. Kottwitz arbeitet für den Essenslieferdienst Deliveroo. Der zweite, den ich ein paar Tage später durch Berlin-Mitte begleite, ist Jakov Zverev. Er fährt für den Konkurrenten Foodora, der mittlerweile Lieferando heißt. An einer engen Baustelle überholt ihn ein Auto, der rechte Kotflügel berührt ihn schon fast, er schlingert. Vor nicht einmal 1 Stunde hat er seinen Arbeitstag begonnen. Erste Bilanz, 10 Euro verdient, 2 Euro Trinkgeld, 2 beinahe Unfälle, 2 rote Ampeln, die er ignoriert hat. Es war etwa Anfang 2016, als die beiden Unternehmen, Foodora und Deliveroo, die Restaurantbranche in deutschen Großstädten aufzumischen begannen. Sie lieferten sich einen heftigen Wettbewerb um Kunden und Restaurants mit der gleichen Geschäftsidee. Eine Kundschaft zu beliefern, die keine Lust auf die immer gleiche Pizza hat, mit Essen aus besseren Restaurants. Bestellt wird im Internet, der Kundenstamm beider Firmen wuchs rasant. Gewerkschaften und Politiker meldeten schnell Bedenken über die Arbeitsbedingungen der Fahrer an, weil die Jobs gefährlich sind und ihre Löhne niedrig. Das gilt besonders, wenn die Fahrer nicht sozialversicherungspflichtig angestellt sind, sondern selbstständig beschäftigt, wie es bei einem großen Teil der Deliveroo-Kuriere der Fall war. Arbeitsmarktexperten nennen das Modell, in dem man jeden neuen Lieferauftrag über Smartphone erhält, auch Share Economy. Denn im Grunde ist es ja nichts anderes, als verleihe man seine Wohnung über Airbnb, sein Auto oder sein Werkzeug über Internetplattformen. Bloß geht es hier eben darum, dass man sich selbst vermietet. Zukunftsforscher erwarten, dass solche Beschäftigungsformen gerade im unteren Arbeitsmarktsegment in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden. Problematisch ist diese Entwicklung, weil sie Kostendruck gegenüber jenen Konkurrenten erzeugt, die ihre Liefer- oder Taxifahrer anstellen und ihnen anständige oder zumindest kalkulierbare Stundenlöhne bezahlen. Anders ausgedrückt, günstige Laien machen teuren Profis Konkurrenz. Was die Kunden freuen mag, ist für die Fahrer schlecht. Denn wer pro Mini-Auftrag bezahlt wird, bei dem ist alles andere als sichergestellt, dass er am Ende auf einen Stundenlohn kommt, der auf Mindestlohnniveau liegt. Laut Marc Kottwitz, 24, einer von damals 300 Deliveroo-Fahrern in Berlin, hat das Modell aber auch Vorteile. Er sagt, der Job biete ihm das, was er brauche. Die Firmenzentrale hat ihn als Ansprechpartner vermittelt, vermutlich würde er sich schon deshalb nicht allzu laut beschweren. Allerdings hat er mehr Gründe, mit seinem Job zufrieden zu sein. Im Gegensatz zu vielen anderen ist das hier nicht sein Hauptberuf. Er studiert und macht es nur als Nebenjob. Außerdem sagt er, sei der Job wie Sport für ihn. Also fährt er mehrmals in der Woche aus. Er sagt, er stehe auch nicht unter Druck. Er könne sich ja über Smartphone ein- und ausloggen, wie es für ihn gerade passe. Das, was Max macht, nennen Arbeitsforscher, wenn sie über die positiven Seiten dieser modernen Beschäftigungsformen sprechen, agiles Arbeiten. Während ich versuche, in seinem Tempo hinter ihm herzufahren, brüllt er Bruchstücke seiner Biografie über seine Schulter. Er studiere Agrarwissenschaften und wohne in Neukölln. Manchmal arbeite er als zweiter Nebenjob auch als Postkurier. Kurierfahren war für mich schon immer ein Tool, um Geld zu verdienen, brüllt er gut gelaunt. Und sein Fahrrad, das nehme er immer mit, wenn er die Treppen zum Kunden hochsteige, auch in den 5. Stock. Ich hab da so eine Paranoia, dass es wegkommt, sagt er. Das Rad geklaut, mitten in der Schicht? Ein Albtraum. Ersetzen würde es ihm ja auch niemand. Das Arbeitsgerät mit einzubringen, ist Teil des Deals mit Deliveroo. Die Arbeit von Max Kottwitz und den Kollegen seiner Lieferflotte lässt sich mit ein paar Zahlen umreißen. Der Radius, innerhalb dessen sie ausliefern, 2,2 Kilometer. Zeit, die der Kunde maximal auf sein Essen warten soll, 30 Minuten. Heißt, nach dem Kochen holen die Fahrer das Essen im Restaurant ab, dann bleiben ihnen 5 bis 6 Minuten, um es an die Kunden zu übergeben. Es können 5 bis 6 gefährliche Minuten sein. Da sind Fußgänger, die blindlings auf den Radweg tapsen, querstehende Lastwagen, andere Radfahrer, die den Fahrradweg verstopfen. Kottwitz sagt, er schaffe trotzdem 4 Bestellungen in der Stunde, manchmal sogar 5. Gut für ihn, denn er bekommt einen Grundlohn von 7,50 Euro die Stunde plus 3 Euro für jede Lieferung. Viele andere Fahrer bekommen nur 1 Euro. Je schneller er fährt, desto mehr verdient er, desto mehr riskiert er aber auch. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, nennt seine Arbeit prekär und hält sie für unzulässig. Im Beispiel könne es sein, dass die Fahrer sich stundenlang bereithielten, aber nichts verdienten. Geht keine Bestellung ein, gibt es keine Lieferung, keine Bonuszahlung und kein Trinkgeld, sagt Burkhard Siebert, der stellvertretende Chef der Gewerkschaft. Seine Kollegen in Berlin berichten, dass sie einmal einen Fahrer in der Rechtsberatung sitzen hatten, der wissen wollte, hat man irgendeine Handhabe, wenn man als Selbstständiger beschäftigt wird, aber nicht den Mindestlohn erreicht? Der Spiegel berichtete 2016 von solch einem Fall. Ein selbstständiger Deliveroo-Fahrer erzählte dort anonym, er habe zuweilen lange Leerlaufzeiten, sitze herum und komme so gerade einmal auf 7,50 Euro Stundenlohn. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Brigitte Podtmer, hält solche Jobs daher für problematisch. Damit werden unternehmerische Risiken und Kosten für die soziale Absicherung auf die Fahrer abgewälzt, sagt sie. In vielen Fällen handle es sich vermutlich um Scheinselbstständigkeit, die durch das Leiharbeits- und Werkvertragsgesetz eigentlich stärker reguliert werden müsse. Eigentlich. Passiert ist das bislang nicht. Ich frage Felix Kroborg, Deliveroo-Chef in Deutschland. Er sagt beim Interview im Neuköllner Büroloft, in dem das Unternehmen damals residiert, er verstehe die Aufregung nicht. Kroborg ist ein smarter Manager in schickem Oberhemd. Er sagt, unsere Fahrer können sich selbst aussuchen, ob sie sich als Angestellte bewerben wollen oder als Selbstständige. Man dränge sie nicht in die Selbstständigkeit, viele wollten das selbst. Etwa die Hälfte der bundesweit 900 Fahrer, viele davon Studenten, seien selbstständig. Die andere Hälfte sei angestellt, zu 95% als Minijobber. Beide Firmen sind in keiner Arbeitgebervereinigung und müssen sich deshalb nur ans Mindestlohngesetz halten. Nachdem ich mit beiden Fahrern, dem von Deliveroo und dem von Foodora, jeweils 1,5 Stunden unterwegs war, ergibt der Zufallsvergleich: Zverev hat 15 Euro je Stunde verdient plus knapp 5 Euro Trinkgeld. Kottwitz hat 20,25 Euro verdient, ebenfalls plus 5 Euro Trinkgeld. Beide sind dafür in halsbrecherischem Tempo durch die Stadt gerast, Jakob knapp 7 Kilometer weit, Max mehr als 10. Beide haben ein 50 Dutzend Ampeln überfahren, als sie dunkelgelb waren. Ihre Chefs sagen, dass sich die Fahrer natürlich an die Verkehrsregeln halten müssen. Foodora lasse sich das von den Fahrern auch gegenzeichnen. Deliveroo testet sie angeblich auf ihre Verkehrssicherheit. Die Firmenchefs sagen, niemand zwinge die Fahrer, sich abzuhetzen. Aber die Gewerkschaften liegen wahrscheinlich nicht ganz falsch, wenn sie sagen, man müsse den einen oder anderen vielleicht vor sich selbst schützen. Mittlerweile haben auch Forscher die Arbeitsbedingungen der Fahrradlieferkuriere unter die Lupe genommen. Anfang 2019 haben sie ihre Ergebnisse veröffentlicht. Die Forscherinnen der Europa-Universität Viadrina haben ähnlich wie ich mit Fahrradlieferfahrern in Berlin, den Verantwortlichen in den Firmen und Gewerkschaftlern gesprochen und E-Mail-Verkehre und Arbeitsläufe ausgewertet. Sie kamen zu dem Ergebnis: Zwar suggerierten die beiden Unternehmen den Fahrern, sie seien ihr eigener Chef, tatsächlich aber sei die App der Chef. Denn die Apps vergeben nicht nur die Aufträge, sondern halten auch nach, welcher Fahrer wie schnell ist. Und weil diese Daten zentral gesammelt und ausgewertet werden, entsteht ein interner Wettbewerb, der Druck auf den einzelnen Fahrer erzeugt. Warum radelst du nicht schneller? Wer in diesem internen Vergleich mit einem schlechten Score abschneidet, bekomme nur noch diejenigen Schichten zugeteilt, die kein anderer haben wolle. Zumindest Deliveroo hat in den vergangenen Jahren die Gründung von Betriebsräten behindert, die helfen könnten, sich gegen solche Auswüchse zu wehren. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, warnte angesichts solcher Entwicklungen schon vor moderner Sklaverei und dem Entstehen eines digitalen Proletariats. Er forderte von der Politik, insbesondere auf arbeitsrechtliche Regelungen für hunderttausende Menschen hinzuarbeiten, die für Internetplattformen arbeiten und keine geregelten Arbeitszeiten oder Tariflöhne hätten. Ende 2018 gab es in der Branche eine Umwälzung. Das Berliner Unternehmen Deliveroo Hero, zu dem Foodora und noch ein paar andere ähnliche Marken gehörten, Lieferheld und Pizza.de, kündigte an, all diese Marken an den niederländischen Konkurrenten zu verkaufen, der die Marke Lieferando betreibt. Auf dem Markt findet jetzt also ein Konzentrationsprozess statt. Es ist wenig wahrscheinlich, dass sich dadurch die Arbeitsbedingungen der Fahrer verbessern werden. Die Niederländer kündigten an, durch die Zusammenlegung der Marken vor allem Kosten sparen zu wollen. Die beiden Lieferfahrer auf meinen Touren, Kottwitz und Zverev, sagen, ewig wollen sie diesen Job natürlich nicht machen. Dafür studierten sie ja. Sie hoffen, dass eine Schreckensvision nicht eintritt, die mancher Forscher schon entwirft. Dass die Share Economy normale Arbeit in vielen Bereichen verdrängt und es dann vielleicht gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als sich auch später mit Studienabschluss auf die eine oder andere Weise in der Gig Economy selbst als Einzelkämpfer vermarkten zu müssen. Immer mit bangem Blick auf die Uhr. Es kann und darf nicht sein, dass Menschen auf diese Weise unter Zeitdruck gesetzt werden. Das macht krank, es erzeugt Angst und es wäre nichts anderes als eine Rückkehr in die dunkelsten Frühzeiten des Kapitalismus, in denen Arbeiter im Akkord am Fließband arbeiteten, nach Stückzahl bezahlt. Eben diese Zustände sollten doch durch den Wohlstand, den wir in den westlichen Nationen erreicht haben, längst überwunden sein. Wir müssen unbedingt verhindern, dass Internet und Smartphones viele von uns auf moderne Weise zu Arbeitssklaven machen.